1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Staffel in diesem Jahr. Ich wünsche euch zunächst einmal ein sehr, sehr gutes Jahr 2011. Ich wünsche euch, dass das in Erfüllung geht, was ihr euch wünscht. Ich glaube, das ist immer das Beste und das Wichtigste. Schön, dass ihr hier seid. Ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen so an, wie wir immer anfangen, zu Beginn einer Woche, nämlich mit einer offenen und freien Themensendung. Und das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe und eure Themen. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Katrin und die Katrin ist 37. Morgen, Katrin. Hallöchen. Hallöchen. So, wir beide unterhalten uns. Über was? Ja, also ich habe ein großes Problem mit meinem Freund. Mit dem bin ich 5,5 Jahre zusammen. Ja. Und wir führen eine Fernbeziehung. Wie fern seid ihr denn? Berlin-Hannover. Ja, 300 Kilometer ungefähr? Ja, mit dem Zug 1,5 Stunden. Ja, Berlin-Hannover. Ja, und ich habe ihn jetzt schon das 5. Mal auf der Singlebörse gesehen. Das heißt Singlebörse, erklär mal den Leuten, die es nicht kennen. An der Singlebörse, wo man halt Partner sucht. Feste Beziehungen. Im Internet? Große Liebe. Im Internet, genau. Genau. Und da kann man ihn dann auch mit seinem Namen erkennen und er hat nicht irgendeinen Nickname, er ist ganz normal er selbst da. Ja, er ist dann mit Foto angemeldet und sucht sich dann jedes Mal sozusagen andere Nicknamen. Ja. Ja, das ist ja nur ziemlich heftig. Ihr seid zusammen seit 5,5 Jahren, führt eine Fernbeziehung und er sucht in einer Singlebörse eine neue, andere Frau. Was hast du zu ihm gesagt? Was hast du zu ihm gesagt, als du es erkannt und als du es entdeckt hast? Ja, das erste Mal habe ich es entdeckt, da waren wir so ungefähr ein Vierteljahr zusammen. Da hat er zu mir gesagt, das ist alles schon alt. Ja. Das ist alles schon alt, da habe ich gesagt, er soll das mal aufmachen, dass ich reingucken kann, was er da so schreibt oder was das so ist. Und dann hat er gesagt, nein, das macht er nicht. Schon verdächtig. Ja, und dann dachte ich, gut, dann habe ich das abgehakt und habe da gar nicht mich weiter drum gekümmert. Und dann habe ich ihn nach 2 Jahren wiedergesehen auf der Singlebörse. Ich hatte immer die ganze Zeit, wo ich mit ihm zusammen war, halt ein komisches Gefühl im Bauch. Man merkt das ja. Aber du hast 2 Jahre verstreichen lassen, hast zwischendurch nicht mal drauf geguckt. Nee, ich hab da gar nicht drauf geguckt. Ich dachte, gut, der ist ehrlich, der macht nichts mehr und ich hab mich irgendwie verlassen da drauf. So, nach zwei Jahren guckst du wieder rein und siehst, er sucht wieder eine Frau. Genau, hat er wieder eine Frau gesucht. Und da hat er dann zu mir gesagt, weil wir eine Fernbeziehung führen, ich habe ja dann die ganze Zeit da schon eine Arbeit gesucht und es hat dann nicht gleich geklappt mit der Arbeit. Und da hat er dann zu mir gesagt, ja, das macht er, weil ich mich mit ihm nicht verlobt habe im Urlaub und weil ich ihn nur hinhalte, weil ich nicht sofort hinziehe. Er wollte, dass ich sofort hinziehe. Nach Hannover. Und mir eine andere Arbeit suche sozusagen. Ja, nach Hannover. Genau. Ja. Und ich habe gesagt, nee, ohne Arbeit möchte ich nicht hinziehen, ich möchte erst eine Arbeit haben da. So, um das Ganze mal zu vervollständigen, wir reden jetzt gerade nach 2 Jahren, hast du ihn wieder erwischt. Genau. Ihr seid aber 5,5 Jahre zusammen. Ja, genau. Wie oft hast du ihn denn bisher erwischt auf der Single? Also 5-mal insgesamt. 5-mal insgesamt. Wann das letzte Mal? Das war jetzt erst. Also er hat sich mit mir Weihnachten verlobt. Ja. Und am selben Tag war er wieder auf der Singlebörse und hat allerdings, er sagt, er guckt nur. Er trifft sich nicht mit Frauen und er guckt. Hast du nicht die Faxendicke allmählich? Ja, ich habe total die Faxendicke. Ich bin fix und fertig, ich nehme schon Tabletten. Nimm mal keine Tabletten, die lösen das Problem nicht. Ich wäre an deiner Stelle total sauer, wenn der Typ... Ich bin ja auch total sauer. Und der gefällt mir aber so gut, ist mein Traummann sozusagen, der gefällt mir gut, wir vertragen uns gut und ja, jetzt habe ich halt auch ein Jobangebot gekriegt und kann da gar nicht zusagen, weil ich gar nicht weiß, was ich sozusagen machen soll. Du weißt ja nicht, ob der dir wirklich die Wahrheit sagt, ob der nicht wirklich vielleicht doch irgendeine andere Frau oder Frauen sogar in all den Jahren noch nebenher gelaufen sind. Ja, das weiß man nicht. Aber es ist nicht so ein Typ. Ist eigentlich ein guter Typ, eigentlich ein netter. Also. Sagst du? Ja. Ja. Kann natürlich sein, dass er das einfach nur so, dass ein Spiel mit dem Feuer ist. Aber kann auch sein, dass er wirklich irgendwie was sucht. Auf jeden Fall, Wir können festhalten, er ist nicht ehrlich dir gegenüber. Nee, er ist unehrlich. Das habe ich schon mitgekriegt. Und auf seine Single-Börsen ist er angemeldet als ehrlich. Er schreibt dann rein, seine Eigenschaften sind ehrlich. Ja. Ja. Ich will jetzt gerade, was so die meisten Leute, die jetzt zuschauen und zuhören, sagen würden. Was glaubst du? Ja, na, ich habe mir auch schon mehrere Meinungen eingeholt und die haben alle gesagt, es hat keinen Sinn. Also alle sagen, mit denen ich rede, das hat keinen Sinn und ich wollte mir jetzt mal halt von jemand anders eine Meinung holen. Wie gesagt, ich wundere mich ja, dass du das so lange, dass du das... Ja, ich habe ihm viele Chancen gegeben. Allerdings, finde ich auch. Jetzt das letzte Mal, als du ihn erwischt hast, wie war seine Begründung? Er guckt nur? Er hat gesagt, er weiß selber nicht, warum er da angemeldet ist. Ach so, das ist natürlich das Tollste. Wer alt ist der Knabe? 39. Da, klar, da verstehe ich. Da weiß man manchmal nicht, was man tut. Er weiß selber nicht, warum er da angemeldet das ist. Er weiß doch, es nicht. Das ist doch albern, oder? Das ist doch völlig affig. Sag mal, er hat eine Freundin. Ich bin jetzt, ich sehe nicht hässlich aus. Ich weiß nicht, was er da sucht. Also. Und ihr seid jetzt verlobt? Ja, wir sind verlobt gewesen, ja, eigentlich. Den Ring habe ich ihnen wiedergegeben. Aus Wut und Enttäuschung. Ja. Ja, bin total enttäuscht. Ich weiß nicht, Katrin. Also wenn ich an deiner Stelle wäre, wäre ich schon seit längerer Zeit sehr irritiert, wenn nicht schon weg von dem Typ. Ist die Frage, wie, ob du dem Ganzen nochmal eine Chance gibst? Ich habe ja schon so viele Chancen gegeben. Eben, ja. Im dritten Mal hat er mir das versprochen, er macht das nie wieder. Da hat er Blumen geschickt mir nach Hause und hat mir versprochen, er macht das nie wieder. Und jetzt habe ich ihn wieder erwischt, jetzt sagt er wieder, er macht das wirklich nie wieder. Wie ist denn so euer Kontakt miteinander? Ist der innig, herzlich? Ja, eigentlich sehr gut. Also man würde das nie von ihm denken, dass er sowas machen würde. Seine Mutter ist enttäuscht, meine Mutter ist enttäuscht. Also keiner glaubt es. Wie oft seht ihr euch? Alle 14 Tage so. Ja, telefoniert aber wahrscheinlich sehr oft. Ja, jeden Tag, ja. Wie klappt's im Bett? Ja, auch ganz gut so. Ja, ganz gut so oder gut? Oder sehr gut? gut. Also, du bist zufrieden? Ja, es geht so, ja. Also, es geht so? Also, so ganz der Knaller ist es, der Bringer ist es nicht, oder? Na, es geht so. Warum geht's? Was fehlt denn? Ja, weiß ich auch nicht. Hast du das Gefühl, dass er nicht so richtig Bock hat auf dich? Ja, so ein bisschen, ja. Musst du ihn dahin drängen zum Sex? Nee, das eigentlich auch nicht, aber so richtig so wie es am Anfang ist, so ist es nicht mehr halt. Wie lange dauert denn so ein Nümmerchen? 20 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde. Ja. Katrin, dein Gefühl sagt, dass du immer noch eine starke Bindung zu diesem Mann hast. Ja, das ist alles irgendwie, ich kann mich nicht so richtig lösen. So. Obwohl ich merke, es hat keinen Sinn. Also, wenn du sagst, ich merke, es hat keinen Sinn, wenn du so oft von dem enttäuscht worden bist, obwohl du so viele Chancen ihm gegeben hast, ich glaube, da muss man auch irgendwann radikal gegen sich selbst sein. Er ruft immer wieder an, ich soll ihm verzeihen und er macht es nie wieder und er liebt nur mich und er will mich jetzt heiraten. Dann mache ich mal einen Vorschlag. Dann mach du ihm mal folgenden Vorschlag. Dann sag ihm mal, pass mal auf, ich bin sehr angeschlagen schon. Und das Vertrauen ist sehr angerissen. Es gibt noch so ein kleines Pünktchen Chance habe ich noch und Hoffnung habe ich noch. Wir beide, du sprichst so mit ihm. Wir beide gehen zusammen zu einer Paarberatung. Ja. Da sitzt ein neutraler Mensch mit am Tisch und dann wird Tacheles geredet. Ja. Mal sehen, ob... Hätte ich beim letzten Mal schon machen müssen. Ja, mal sehen, ob er sich drauf einlässt und je nachdem, was dabei rumkommt... Da würde er sich drauf einlassen. Ja, dann musst du überlegen, ob du dich auch nochmal, ob du diese Chance ihm auch geben möchtest, nochmal und dich drauf einlassen möchtest. Na, ich bin der Meinung, er ist vielleicht süchtig danach oder was. Na, das kann man da ja rauskriegen in diesem Gespräch. Ich merke, dass du noch nicht so ganz entschieden bist, dass du dem alles vor die Füße wirfst. So weit ist es noch nicht. Nee, das ist so, ich stehe auf der Kippe, erst wollte ich Schluss machen, dann stand da bei meiner Mutter wieder vor der Tür mit Blumen und... Jetzt werden wir dich gleich mal versorgen. Das heißt, mein Psychologe wird das machen im Hintergrund, wo eine gute Paarberatungsstelle in Berlin und oder in Hannover ist. Jo. Und dann wandert ihr beiden Hübschen da mal hin. Jo. Und dann sieht man weiter, okay? Jo, dann bedanke ich mich, Katrin, schöne Grüße nach Berlin von dieser Stelle aus und du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Jo, mach ich. Vielen Dank, ne? Alles Gute. Tschüsschen. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800, ihr Lieben, wir sind wieder da, live hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und schön, dass ihr auch da seid. Und heute ist unsere erste Sendung in diesem Jahr. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf eure Anrufe, eure Themen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier jetzt in der Sendung, dann meldet euch. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben und fasst euch, wenn es geht, kurz in der Mail. Das ist sehr wichtig. Ich bin jetzt verbunden mit Katja. Und Katja ist 36. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Katja. Grüß dich. So. Erstmal ein gesundes Neues noch. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Ja. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Viel Erfolg, ne? Danke. In 2011. Dankeschön. Ja. Jetzt zu dir und deinem Thema. Ja, wir reden über Magersucht und Bulimie. Du bist betroffen. Ich bin betroffen, ja. Magersucht und Bulimie. Beides, ja. Also eine handfeste Essstörung sozusagen. Du kennst das ja auch, ne? Ich kenne es auch, ja. Ja, ja, ja. Wie viel wiegst du? Ich wiege nur noch 32 Kilo. 32 Kilo wiegst du? Ja. Bei einer Größe von? 1,70. Dann bist du ja fast tot. Ja. 32 Kilo nur? Mhm. Beschreib dich mal, wie du aussiehst. Naja, meine Knochen treten halt überall hervor und ich sehe halt grau und grau aus, ne? Also ganz dünn, ganz schlank, die Haare fallen mir aus. Mhm. Es ist eklig und sieht wirklich nicht mehr schön aus, aber ich habe so den Drang, ich kann jetzt nicht mehr aufhören, ne? Ist das, also für mich ist 32 Kilo schon wirklich allerhöchste Alarmstufe. Ist das jetzt auch dein niedrigster Wert? Nein, ich wog mal 28 und also 27,5 und da wurde ich künstlich ernährt. Und wie lange wiegst du jetzt 32? So seit 2-3 Jahren. Seit 2-3 Jahren schon? Mhm. Lebst du allein in einer Wohnung? Ich lebe allein in einer Wohnung, ja. Das heißt, du kannst deinen ganz normalen Alltag trotz dieser extremen Schwächen noch so einigermaßen hinkriegen? Ja, ja, ja, ja. Wie lange? Man bemüht sich, also was will man sagen, ne? Hast du enge Kontakte? Hast du Familie, Freunde? Ja, Familie habe ich, eine beste Freundin habe ich, Freunde, Nachbarn. Also du bist kein einsamer Mensch? Ich bin kein einsamer Mensch, aber ich fühle mich oftmals sehr einsam und alleingelassen in meiner Essstörung, in meinem ganzen Essverhalten. Und wie viele Jahre leidest du überhaupt schon an dieser eklatanten Essstörung? Seit ich 13 bin. So lange schon? Ja. Warst du in Kliniken schon? Ja, ich war sogar in der essgestörten Klinik in Bad Oeynhausen, wo sie mir professionell geholfen haben. Auch mit Gesprächstherapie mit den Eltern und so. Und gab es denn zwischenzeitlich dann eine leichte Besserung? Also, ich habe immer wieder versucht, so viel zuzunehmen, dass ich nicht in ernstliche klinische Betreuung musste. Konntest du denn dann überhaupt in den Jahren irgendwann mal auch einem Beruf nachgehen? Nein, also ich bin immer noch dabei, meine Schule zu machen, mein Abitur nachzuholen. Das machst du auch noch gerade? Also nicht gerade, im Moment bin ich noch krankgeschrieben, wegen meines niedrigen Gewichtes, aber ich will auf jeden Fall wieder hin zur Schule. Und du sagst, mit 13 hat das angefangen. Was war der Auslöser, mit 13 zu hungern? Familiäre Probleme. Ging es, also ich wurde einerseits überbehütet, andererseits wurde ich seelisch und sexuell missbraucht. Mhm. vom Großvater, als ich 5, 6 Jahre alt war. Ah. Und von der Mutter, vom Vater. Von der Mutter? Ja, von der Mutter. Also die hat mich geschlagen. Von deiner Mutter? Ja. Aber von der Mutter wurdest du nicht sexuell missbraucht? Nein. Da hast du Gewalt erlitten von der Mutter? Gewalt, ja. Und von dem Großvater sexuelle Gewalt? Ja, ja, ja. Vertrauen habe ich dann eigentlich mehr oder minder zu meinem Vater gefasst. Mhm. Der mich zwar auch in Kindesjahren missbraucht hat, aber das lief dann irgendwie wieder. Und er hat mich auch ein bisschen verstanden, aber er konnte mir halt auch nicht helfen. Der Vater hatte ich auch sexuell missbraucht? Ja. Aber da war ich noch ganz klein, da war ich noch Baby. Woher weißt du das dann? Aus Erzählungen. Von wem? Von der Mutter. Von. Stimmt das? Ja, von der Großmutter auch. Glaubst du das oder haben die den Vater nur schlecht gemacht? Das glaube ich nicht. Also. Also du glaubst, die haben recht? Ja. Ist eine schwerwiegende Anschuldigung. Wenn du sagst, du hast hinterher ein gutes Verhältnis zu dem Vater gehabt. Ja. Wie auch immer, in deiner Vergangenheit, in der Kindheit, in der Jugend ist sehr viel Schlimmes passiert. So kann man es erstmal festhalten. Richtig, ja. Und dass dies dann der Auslöser für eine so große, starke Essstörung ist, kann man sich ja dann auch schon als Laie durchaus vorstellen, dass der Körper sich dann so. Also dahinter steckt ja jetzt nicht irgendwie wie bei vielen Jugendlichen so ein Schönheitswahn, ich will schlank sein und dünn. Und naja, das war es am Anfang auch, so mit 13. Fängt man ja dann doch schon darüber an nachzudenken, mhm, wie man aussehen möchte und die sieht toll aus und so möchte ich werden wie die und die hungert doch bestimmt schon ewig. Und also kann man sagen, dass es bei dir so eine von allem etwas gewesen ist. Also hauptsächlich wahrscheinlich war der Auslöser die deine schwere Kindheit. Ja, ja, ja. Und dann kam auch diese Schönheitsgeschichte auch noch dazu und so ist es dann passiert. Dann bin ich auch mit meiner Sehbehinderung nicht klargekommen. Ach, du hast eine Sehbehinderung? Ich habe eine Sehbehinderung, ja. Was heißt das genau? Ich sehe nur noch 20% auf jedem Auge. Das heißt aber, du kannst dich schon draußen so normal bewegen? Kann mich draußen normal bewegen, ja. Und die Sehbehinderung ist hier angeboren? Die ist angeboren, ja. Hast du eine starke Brille? Nein, ich hatte mal eine starke Brille, aber die hilft mir jetzt nichts mehr. Und da hatte ich dann hinterher Kontaktlinsen, die haben mir dann besser geholfen und jetzt mittlerweile gar nichts mehr. Also lesen muss ich sogar schon am Fernsehlesegerät. Ja, hast du im Moment den Fernseher an? Nein, nee. Ich habe keinen Fernseher. Ach, du hast keinen Fernseher. Doch, ich habe einen Fernseher. Ach, du hast einen. Ich habe einen Fernseher, aber ich habe ihn jetzt nicht an. Ich wollte nur fragen, ob du mich so wahrnehmen kannst und sehen kannst, dass ich Hände ja, bewege. Ja, na klar, das ich gucke dich jede Nacht. Ja, ja. Ja, es macht mir auch nichts aus, dass du da immer nur rumsitzt. Also das ist mir sogar sehr angenehm. Da muss ich nicht so auf Bewegung oder so. Verstehe, da muss man mehr zuhören als den gucken. Ja, genau, ne? Ja. Richtig. Du hast am Anfang gesagt, Bulimie und Magersucht, das sind ja nur zwei ganz verschiedene Stränge der Essstörung. Ja, ja, ja. Bulimie heißt, man erbricht wieder das Gegessene und der Magersüchtige isst einfach nichts mehr. Ja, ja, ja, ja. Wie ist das bei dir zu verstehen? Also ich hau mir oftmals einen Wanst voll in Essattacken und erbreche das dann hinterher wieder. Hm. Und dann hungere ich mir auch wieder einen Wanst zu, praktisch, um praktisch gar nichts zu essen. Das verstehe. Also Kaffee hilft mir, Rauchen hilft mir. Also Kaffee trinkst du viel? Kaffee trinke ich rauchst viel. Ich rauche viel, ich trinke auch viel Tee. Alkohol auch? Alkohol, ja, doch schon ganz schön in Massen. Ganz schön in Massen? Ja, ja. Was also ein Alkoholproblem würde ich mir auch noch andichten, aber das ist mehr oder minder im Hintergrund. Ja, das glaube ich, dass du das so für dich sagst, aber es ist natürlich genauso erschreckend, wenn das auch noch dazu kommt, weil das eine zusätzliche Baustelle ist deiner Lage. Wie viel trinkst du denn so am Tag, kannst du sagen? Zwei, drei Gläser Wein und ich trinke gerne hier Wodka-Cola. Mhm. Da gibt's so Dosen, da trinke ich so 3 Dosen am Tag. Ja, und da hast du nicht Sorge. Und da hast du nicht Sorge, dass da Kalorien drin sind? So denkt ja ein Magersüchtiger. Nee, meistens schütte ich mir die Bonne dann auch so zu, dass ich dann auch wieder abbrechen muss. Ach so. Ja. Ein miserabler Lebenszustand, ne? Ja. Und alleine fühle ich mich viel, also. Obwohl du gerade gesagt hast, du, so, da sind schon viele Leute. Ne? Umfeld ist da, aber. Hm. Wie viel mal in, ich weiß nicht, ob du hast gerade gesagt, du warst in Bad Oeynhausen, das ist ja eine anerkannte Klinik für Essstörungen. Ja, ja. In wie vielen Kliniken insgesamt in all den Jahren warst du? Oh, ich war in, hier in Leipzig in der Klinik zwei, dreimal, auch dreimal auf der geschlossenen. Da durfte ich gar nicht mehr raus. Also das heißt, da ist klinisch schon ganz viel versucht worden. Ja, ja, ja. Und das ja. ist immer gescheitert. Immer gescheitert, ja. Wie lange liegt der letzte Klinikaufenthalt zurück? Ungefähr ein Jahr, zwei Jahre. Mhm. Was jetzt. Ich sagen wollte, ich stehe dann auch meistens nicht mehr auf. Also ich bleib dann im Bett liegen den ganzen Tag und hungere und dann gehe ich wieder trainieren. Ach, das machst du auch noch? Auch ein typisches Verhalten von essgestörten Menschen, die schon klapperig sind und dann noch trainieren wollen. Genau, dann lerne ich viel, also für die Schule und so. Hast du in diesen Klinikaufenthalten von dem Missbrauch erzählt? Ja, habe ich, aber meine Eltern weisen die Schuldzuweisung zurück. Ja, ich meinte, das insofern, es haben sich also Psychologen damit schon beschäftigt. Ja, das ist richtig. Mhm. Jetzt rufst du mich hier heute an. Ja. Du hast so viel schon an Versuchen hinter dir. Was erwartest du dir von diesem Anruf? Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich Menschen wachrütteln, denen es genauso geht. Das ist ja ehrenwert von dir. Ich würde viel lieber dich wachrütteln, Katja. Ich meine, wir wissen beide, wovon wir sprechen. Naja, klar, ich meine, dir ist nicht viel anders gegangen. Und ne? Ja, so schlimm war es nicht wie bei dir, aber ich ahne das, was los ist. Ja. Und du... Ich kenne ja dein Buch. Du bewegst dich am Abgrund. Ja. Kann schon sein, das sagen mir viele. Ja. Du bewegst dich so am Abgrund, dass du auch unter Umständen bald sterben wirst. Ja. Ist dir das klar? Ja. Ist dir dein Leben denn noch etwas wert? Schon. Dann muss ja eigentlich noch mal was ganz Gravierendes passieren. Ja. Wenn du so weitermachst, wirst du nicht mehr lange leben. Also im Moment bin ich in neurologischer Behandlung. Ich krieg da so Pillen gegen die Essstörung. Also gegen auch die Psychose, die sich nebenher platziert hat. Also ich, Stimmen ich, hören und für meine Laiendarstellung, also für mein Laienempfinden, bist du wirklich so ein Fall, der nochmal in eine sehr gute Klinik muss. Würdest du das machen? Irgendwie schon, aber irgendwie denke ich auch, dass da nichts weiter bei rausspringt als bei den letzten Klinikaufenthalten. Wenn du so daran gehst, kannst du es gleich vergessen. Wenn du so daran gehst, dann kannst du dich gleich mit deinem Todesurteil abfinden. Wenn du überhaupt eine Chance hast, dann nur, indem du es nochmal versuchst. Ich kann von meiner Seite aus wirklich nur den ganz dringenden Appell an dich richten, Katja, das zu tun. Du bist eine junge Frau, du hast Pläne, du wirst dein Abitur noch machen, du wirst vielleicht auch irgendwann mal was, einen Beruf machen oder irgendwas Schönes erleben. Im Moment ist das Leben ja sehr trist, was du führst. Ja. Sehr traurig, trist und einsam. Ja. Und du bist schon sehr weit unten. Ich habe einen sehr netten Psychologen hier heute nach, Inga heißt er. Ja. Mit dem möchte ich, dass du weiter mit ihm sprichst und dich auch nochmal beraten lässt, dass wir vielleicht dir noch ein bisschen behilflich sind, in welche Klinik du gehen könntest. Es muss was passieren. Ich habe auch schon mal mit Prien am Chiemsee telefoniert, aber die haben mir praktisch auch nichts anderes, besseres angeboten als die in Bad Oeynhausen. Wir überlegen jetzt mal im Hintergrund. Ja, gut, okay. Du legst auf und wir melden uns gleich, Katja. Ich danke dir. Von Herzen Kraft und Gutes wünsche ich dir. Ja. Und weiterhin eine gute Sendung und schönen Gruß an alle deine Hörer, ne? Dankeschön, das ist jetzt hier mit rübergekommen. Alles Gute. Gut, tschüss. Ich danke. Ciao. So, meine Lieben, und schon weise ich euch auf unser Thema in dieser Woche hin. Das stattfindet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und wir machen hier bei Domian den spätesten Jahresrückblick im deutschen Fernsehen oder im deutschen Radio. Denn unsere Sendung am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wird heißen, das war mein Jahr 2010. Und ich möchte gerne mit euch zusammen zurückschauen auf euer Jahr 2010 und frage euch, was war das Schönste, das Glücklichste, was ihr in dem letzten Jahr erlebt habt, und was war das Schlimmste und was war das Traurigste, was ihr im letzten Jahr, im Jahre 2010 erlebt habt. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, unsere Themennacht. Und wenn ihr euch gerne dazu schon anmelden wollt, dann macht das unter domian@wdr.de und natürlich auch gerne dann vor der Sendung am Mittwoch und während der Sendung. Heute weiter mit der freien Themennacht, so auch dann morgen. Und ich bin verbunden jetzt mit, ich sehe gerade hier im Fernsehen, der kleine Hirsch ist nicht richtig zu sehen. Das muss verändert werden. So? So ist besser, ne? Denn der kleine Schneemann ist ja weg. Die Vorweihnachtszeit ist ja weg. Es ist ja wieder der Hirsch hier. So. Ich freue mich, begrüßen zu können die Nicole. Nicole ist 34. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Nicole. Hi. Schön, dass du da bist. Frohes Neues nochmal. Dankeschön, dir auch. Eurem ganzen Team auch. Dankeschön. Richten wir aus oder ist jetzt rübergekommen? Um was geht's bei dir, Nicole? Also ich habe eigentlich ganz viele Probleme. Oh, na leg mal los mit dem. Also erstmal möchte ich der Katja sagen, sie soll sich mal echt an ihr Problem rantrauen. Mhm. Und ihr ganz viel Kraft wünschen. Mir kommen jetzt gerade die Tränen. Sehr nett, dass du sagst. Also, ich glaube, es geht der Katja schon sehr schlecht. Ich hoffe, sie kriegt die Kurve. Mhm, das wünschen wir ja alle, ja. Ja. So, jetzt zu dir. Ach ja, ich glaube, meine Probleme sind ja jetzt ganz klein. Leg mal los. Ja, ich hatte mit 5 ein bisschen Krebs. Bitte? Mit 5? Nee, 2005. 2005. Ein bisschen Krebs, was heißt das? Ich hatte Vulva-CA. Bitte? Ich hatte Vulva-CA. Ich hatte einen Tumor auf der Klitoris. Ja. Und Gebärmutterhalskrebs. Da sagst du ein bisschen Krebs? Das klingt aber schon doch ziemlich umfangreich, oder? Ja, und seit dem 10. Lebensjahr habe ich ein bisschen Morbus Crohn. Das ist eine chronische Darmerkrankung. Genau. Was ist aus dem Krebs in der Scheide geworden? Bitte? Was ist aus dem Krebs geworden? Ja, 08 hatte ich ein Rezidiv. Mhm. Da wurde halt... Also was? Ich frage nochmal anders. Was hat man 2005 gemacht? Man hat auf der Klitoris diesen Tumor entdeckt. Und in der Gebärmutter. Was wurde getan? Ja, da möchte ich allen Betroffenen sagen, es ist schlimm, aber es ist auszustehen. Was hast du denn ausstehen müssen? Die Klitoris ist nicht mehr vorhanden. Die wurde entfernt? Größtenteils, ja. Mhm. Die äußeren Schamlippen wurden mir Gott sei Dank erhalten, aber nur, weil ich eine Odyssee von Kliniken mitgemacht habe. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bekam ich 07 zwei wunderbare Zwillinge. Mhm, mhm. Du hattest ja 2005, sagtest du gerade, auch Gebärmutterkrebs. Genau. Und wie hat man den behandelt damals? Ist ausgeschabt worden, dann war nicht alles im Guten, es war sowieso nicht alles im Guten. Dann wurde wieder ausgeschabt, dann wurden die Lymphknoten kontrolliert, die waren okay. Mhm. Also muss ich sagen, ey, Halleluja, echt super. Aber wirklich. Und dann bist du sogar schwanger geworden und hast gesunde Kinder zur Welt gebracht. Genau, aber leider in der 23. Schwangerschaftswoche. Das heißt? Einer hat Hirnbluten gehabt. Ja. Von den Zwillingen. Hat jetzt eine Spastik im rechten Bein. Mhm. Aber auch das, Halleluja. Mir wurde diagnostiziert, er wird rechts ganz gelähmt. Ich habe gleich gesagt, als er den rechten Arm gehoben hat im Inkubator, da war er noch keine 24 Wochen, gesagt, scheiß auf das ganze Geschwafel von den Ärzten. Mhm. die haben auch nicht immer recht. Du musst einfach kämpfen. Du musst den Kindern Kraft geben, du musst versuchen, mir selbst Kraft zu geben. Und das andere Kind ist gesund? Das ist relativ fit, hat ein bisschen psychische Probleme. Ja. Das merkt man halt in dem, vom Absaugen anscheinend eben zu viel passiert ist. Der ist jetzt halt auch, wie schon gesagt, 3, isst immer nur noch 8-Monats-Gläschen. Also, und Brezel. Also du bist beschäftigt mit den beiden Kindern auf jeden Fall? Also ich bin mit meinen beiden Kindern beschäftigt und dann habe ich noch die Problematik, dass der Ex-Freund jetzt bei meinen Eltern wohnt. Aber ich hatte dich gerade unterbrochen, nach dieser Krebsoperation in und an der Scheide, trat dann nach einer gewissen Zeit nochmal ein neuer Tumor auf. Wie schon gesagt, 08 war ein Rezidiv da. Genau. Wie ist denn damit umgegangen worden? Wo lag das genau? Bitte? Wo lag das Rezidiv? Das war wieder an derselben Stelle. Wieder in der Scheide, an der Klitoris? Genau. Also an dem Rest der Klitoris? Genau, an dem Rest. Ja. Und was hat man dann gemacht? Ja, wieder operiert und jetzt ist halt nicht mehr viel da. Wie ist das, der Gedanke kommt mir jetzt gleich, wie ist das in der Sexualität? Wie kannst du Sexualität noch empfinden? Im Moment gar nicht mehr. Also das Empfinden ist weg? Das Empfinden ist weg, das Eindringen durch einen Penis ist unmöglich, durch die Bestrahlung. Weil das dann so weh tut, oder? Das ist nicht mehr passierbar, genau. Das ist durch einen Finger passierbar. Du kannst vielleicht noch, ein OB reinschieben und das war's. Deswegen werde ich wohl auch wieder eine Operation durchführen lassen müssen und auch wollen. Um das zu vergrößern wieder? Bitte? Um das dann zu vergrößern. Die Hoffnung ist da. Wie es dann im Endresultat aussehen wird, das wird sich dann erstmal zeigen. Nach der ersten Operation schon, warst du da, hattest du dann nochmal einen Orgasmus? War das möglich? Das war komischerweise noch möglich, ja. Aber jetzt geht das alles eben nicht mehr. Nee, nach der Entbindung von den Kleinen, da wurde ja auch eine Zerklage gelegt. Und ja, nach der Entbindung war dann ganz Ende. Hast du Angst, du bist ja eine junge Frau, dass du vielleicht gar nicht mehr zu einem sexuellen Empfinden, wie du es vorher gekannt hast, kommen wirst? Angst ist, glaube ich, der verkehrte Ausdruck. Sorge? Also, ja, Sorge vielleicht eher. Aber Angst nicht, weil Angst habe ich vor ganz anderen Dingen. Vor was hast du denn Angst? Ich habe Angst, dass mein ältester Sohn, sozusagen, also der eine Minute älter ist, er zum Beispiel in ein betreutes wohnen muss. Ach so. Jetzt hast du gerade... wieder krank wird. Verstehe. Und meine Kinder nicht aufwachsen sehe. Davor habe ich Angst. Klar, das kann ich gut verstehen, dass man da eher das Wort Angst benutzt, als denn keine Sexualität mehr zu haben. Nee, das ist momentan auch gar nicht so das Thema. Also. Aber das Thema im Moment ist auch, dass der Vater dieser Kinder ist jetzt weg. Ja, der wohnt bei meinen Eltern. Der wohnt bei deinen Eltern? Ja. Der hat sich von dir getrennt und wohnt bei deinen Eltern? Nee, ich habe mich von ihm getrennt. Wie geht denn das? Wie funktioniert sowas denn? Nee, ich habe mich von ihm 2008 getrennt. Wir hatten im März 2008 ein Aufgebot bestellt. Wir wollten eigentlich heiraten. Und da habe ich gemerkt, er kommt nur noch von Arbeit und schreit rum und ich schreie ihn an und die Kinder kamen nach Hause. Eben nach 4 Monaten Krankenhausaufenthalt mit den Monitoren, mit Sauerstoff, mit allem. Ja. Und ich habe die ganze Logistik und Medikamentenorganisation und allem am Hals gehabt. Ja. Und er war 3 Monate zu Hause. Okay, das war auch schön. Ja. Er hat mich auch ab und zu begleitet ins Krankenhaus. Aber er hat sich nicht richtig mit eingeklinkt und richtig gekümmert. Nee. Er hat dir nicht geholfen. Nee, also das was Medikamente bestellen anging, wenn ich das mal verpasst habe, dann musste ich mal ins Krankenhaus fahren, gucken, dass ich da was organisiert bekomme. Mhm. Also und die ganze Last lag auf deinen Schultern, obwohl er der Vater, der leibliche Vater von den Kindern ist. Genau. Jetzt wohnt er seit 2008 bei deinen Eltern? Nee, seit 2009. Okay, seit 2009 wohnt er bei deinen Eltern. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und deinen Eltern? Ja, momentan ziemlich beschissen. Und wie kommt das? Wie erklärst du dir das, dass deine Eltern nicht mehr zu dir halten, als denn zu dem Mann, der dich quasi allein lässt mit dem schweren, ja, mit deinem sehr komplizierten Leben, sagen wir es so? Ich denke, das hat mit meinen Eltern ihrer Vergangenheit zu tun. Also mit meiner Mutter ihrer Vergangenheit auf jeden Fall. Und ich habe auch irgendwann mal meine Eltern enttäuscht. Was heißt denn das mit der Vergangenheit der Mutter? Sag mal ein Stichwort. Sie wurde von ihrer Mutter verlassen, als sie vier war. Und die Großmutter hat sie groß. Ja, aber trotzdem verstehe ich das dann nicht, dass der Mann, haben denn deine Eltern so ein großes Haus, dass er dann da wohnen kann? Oder wie kann ich ja, mir das... Ja, mein Jugendzimmer, also unterm Dach, mein Jugendzimmer und da wohnt er halt. Das ist ja schräg, sowas habe ich auch noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Kümmert er sich gar nicht mehr um die Kinder? Nee, doch, also das kann man jetzt nicht vorwerfen, dass er sich gar nicht kümmert, aber man muss halt manchmal schon ein bisschen in den Hintern treten. Also ihr habt schon regelmäßig Kontakt, eben aufgrund der Kinderorganisation. Genau, und ich habe jetzt, er hat jetzt von Samstag auf Sonntag auch hier geschlafen. Mhm. Und ich habe Sonntag, wollte ich, weil die Kleinen sind jetzt drei, sind das über drei, und die sind halt ziemlich wild, zwei Jungs, mein Gott, was wir da hatten, ist ja auch schön, dass so ist. Mhm. Aber die zusammen in der Wohnung halten, ist halt echt unmöglich. Mhm. Dann habe ich einen Sonntag am Indoor-Spielplatz geplant, hat ihn gefragt, ob er mitkommt, und hat er halt gemeint so, nee, er hat keine Lust. Mhm. Er hat jetzt Wochenende und das möchte ich jetzt auch mal gern genießen. Nennen wir ihn mal ganz, ganz einfach einen Egoisten. Keine Ahnung. Naja, wenn das so ist, wie du es gerade geschildert hast, deutet das ja schon darauf hin. Was war genau der Grund deines Anrufes, Nicole? Ja, ich komme halt, also ich habe hier im Saarland halt einfach keine Freunde. Mhm. Null. Ja. Ich habe keine Unterstützung. Ich kam hier in der Hoffnung her, im Saarland, dass meine Eltern mich unterstützen. Ja. Aber die unterstützen halt eben jetzt momentan eher den Enkel. Das heißt, du bist da ziemlich alleine. Und woher kommst du ursprünglich? Ich komme aus dem Saarland, war jetzt aber 7 Jahre in Heidelberg. Mhm. Und bin jetzt eigentlich wegen der Wohnsituation bloß wieder zurück. Mhm. Und hatte nicht gedacht, dass das Ganze so endet. Und das Schlimme ist ja auch, ich bekomme eine Wohnung. Mhm. Andere Wohnung, in der ich jetzt wohne. Mhm. Ein Haus gegenüber. Von den Eltern? Nee, von Bekannten von meinen Eltern. Ja. Aber der Ex-Freund soll jetzt in die Wohnung, wo ich jetzt wohne. Also das heißt, er sieht alles, er weiß alles. Ach so, verstehe. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das die Hauptproblematik, dass du dich sehr alleine fühlst in der jetzigen Lebenssituation. Und ja, ich weiß einfach, also erstens mal weiß ich nicht mehr, wohin. Ja. Und zweitens mal, wenn der gegenüberzieht, ich meine, ich mag ihn und ich weiß auch noch gar nicht das Verhältnis, es ist nicht wirklich Schluss, aber wirklich das, zusammen. Das ist auch wirklich schwierig, das aber kann ich mir gut vorstellen. Soll jetzt direkt gegenüberziehen, das heißt, wenn ich Besuch bekomme, der bekommt alles mit. Also wir sind nicht wirklich getrennt, wir sind nicht wirklich zusammen, aber wenn ich mal irgendwann jemanden nach Hause bringe, dann weiß er direkt Bescheid. Dann wäre es er direkt Bescheid und das wird ganz böse enden, denke ich. Ja. Wohnst du in Saarbrücken oder auf dem Land? Nee, das ist eher ländlich gelegen. Eher ländlich. Ja. Ja, noch. Ich gucke gerade auch ein bisschen auf meine Uhr, Nicole. Also die Problematik ist mir völlig klar, die du jetzt geschildert hast. Und du bist auch eine tapfere Frau, die das jetzt alles schon sehr gut durchgestanden hat. Das waren ja schon herbe Schicksalsschläge. Und du bist alleine eine ziehende Mutter mit zwei Jungs, die teilweise auch etwas behindert sind oder problematisch sind. Das ist schon eine tolle Lebensleistung, das muss ich dir sagen. Dankeschön. Ich möchte gerne, dass wir in Ruhe mal im Hintergrund überlegen, wie wir mit deiner konkreten Problematik umgehen oder ob wir dir da vielleicht ein paar paar gute Tipps geben könnten. Dafür möchte ich dich bitten, dann gleich aufzulegen und dann wirst du von uns nochmal angerufen. Das können wir dann in aller Ruhe im Hintergrund machen. Und ich wünsche allen Anrufern ganz viel Glück. Sehr nett. Ganz viel Hilfestellung. Und ich wünsche dir ein ganz tolles Jahr. Dankeschön. Nicht nur dir, sondern auch dem ganzen Team. Viel Glück und Gesundheit. Dankeschön, Nicole. Das wünsche ich dir natürlich von Herzen, auch dir und deinen Jungs. Boxt euch durch. Ja, alles Gute. Du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Tschüss. 1:40 haben wir und 30 Sekunden und schon geht's weiter mit dem Klaus und der Klaus ist 72. Guten Morgen. Ist korrekt. Ist korrekt. Hallo Domian. Hallo Klaus. Ich sehe deine Sendung sehr häufig und ich reagiere jetzt auf einen Beitrag von vorhin, als es darum ging, im Internet zu surfen und sich Partner zu suchen. Genau, Single. Du hast das ja so ausgelegt, als ob wer das macht, also in dem Falle zumindest, der hat das auch vollzogen. Und ich kann dir an meinem Beispiel sagen, ich habe das auch gemacht und immer wieder gemacht, aber ich habe das damit gespielt und habe das richtig auf die Spitze getrieben und gewartet, bis die Gegenperson, also die Frauen, die ich da angesprochen habe übers Internet, bis die darauf eingegangen sind und sich mit mir verabredet haben. Aber ich habe diese Verabredung nie vollzogen. Ach. Ich habe es mal mit der einen gemacht, mal mit der anderen gemacht. Und der springende Punkt ist, dass irgendwann meine Frau dahinter gekommen ist. Aber ich bin ja schon 35 Jahre verheiratet und die ist dann auch mal an den Computer gegangen. Aber du hast es nur immer übers Netz gemacht. Du hast dich nicht real mit den Frauen getroffen. Nein, das war auch gar nicht mein Ziel. Sondern ich habe damit gespielt. Ich habe gedacht, ich muss doch mal sehen, wie weit ich komme. Hast du mit offenen Karten gespielt? Hast dein Alter gesagt? Und ja. Du hast dich nicht als 28er Adonis ausgegeben? Nein. Ich habe ja auch keine Jungfrau gesucht mit 25 oder 20, sondern ich habe das, man kann das ja so eingrenzen, wenn man sucht von 40 bis so viel. Ne? Und in unterschiedlichen Städten, die wussten ja dann auch nicht unbedingt, wo ich wohne. Und dann habe ich dann wieder geantwortet und so. Und bis dann welche drauf eingegangen sind, dass man sich da, was weiß ich, um 14 Uhr am Kölner Dom trifft oder ich komme häufig nach Berlin, auch da. Aber ich habe das nie vollzogen. Hast du mit denen denn telefoniert, mit den Frauen? Nein. Auch nicht? Also nur gechattet dann, nur gemailt? Und irgendwann hat meine Frau das entdeckt. Und da ich die Historie im Computer nicht immer gelöscht hatte, hat sie das nachvollzogen, hat die ganze Litanei dann gelesen und hat mir unterstellt, dass ich mich mit diesen Frauen treffe. So ein ähnlicher Fall wie gerade, ne? Ganz am Anfang. Genau. Ja. Und deswegen habe ich reagiert. Ich sehe deine Sendung sehr häufig. Ja. Und dann habe ich das natürlich immer bestritten, aber das hat meine Frau mir nicht abgenommen. Damit, da ich damit auch nicht aufgehört habe, hat meine Frau irgendwann die Konsequenz gezogen und hat gesagt, das sieht aus. Ach. Und wir leben jetzt seit fast 2 Jahren getrennt. War es das wert? Aus meiner Sicht nicht. Nicht? Aber warum hast du es denn dann gemacht und vor allen Dingen auch weiter? Es hat mich einfach gereizt. Warum hat es dich gereizt? So. War es das Spiel mit dem Feuer? Ja, vielleicht schon, nicht? Und jetzt ist meine Frau ausgezogen, wir haben keinen Streit. Jeder lebt in seiner Wohnung und finanziell lässt sich das auch noch machen. Aber wir sehen uns jedes Wochenende, mal ist sie bei mir, bin ich bei ihr und während der Woche geht jeder seiner Wege. Ich habe keine Partnerin und sie hat auch keinen Partner. Redet ihr noch über diese Single-Börse? Redet ihr davon? Wenn ich das anspiele, glaubt sie mir das immer noch nicht. Glaubt sie dir denn, sie glaubt dir nicht, dass nichts gelaufen ist? Richtig. Mhm. Aber was will ich machen? Sie hat die Konsequenz daraus gezogen und hat gesagt, also jetzt ist Schluss, ich ziehe aus. Mit mir kann sie das nicht machen. Aber du machst es ja immer noch. Nein, du machst es nicht mehr. Nein, jetzt könnte ich ja stundenlang vom Computer sitzen. Ja, genau. Du könntest dir jetzt auch wunderbar real mal mit dem einen oder anderen... Könnte ich. Warum tust du es nicht? Nö, das reizt mich nicht. Das habe ich auch nach einer gewissen Zeit dann eingestellt, nicht? Aber es ist, wie es ist, nicht? Und vielleicht war es auch sowas, um nochmal so zu testen, schaffe ich es noch? Bin ich attraktiv? Kann ich noch eine Frau ranangeln? Ich glaube ja. Sowas, ne? Hätte ich gar keine Bedenken, weil es kommt ja darauf an, wie man solche Briefe im Internet, wie man die formuliert, wie man die Frauen anspricht. Genau. Und da habe ich eine gewisse Fertigkeit und da gibt es halt auch immer Frauen, die darauf reagieren. Ja. Die sind dann auch neugierig, nicht? Ja, aber das ist ja ein Ding. Ihr seid ihr beiden nach so vielen Ehejahren mehr oder weniger getrennt. So richtig getrennt seid ihr ja nicht, aber räumlich getrennt zumindest. Ja. Würdest du denn sagen, dass vielleicht auch ein Grund ist, warum du das gemacht hast mit der Singlebörse, dass schon die Ehe erschöpft und müde war? Ein Körnchen Wahrheit steckt da drin. Ja, mhm. Ja, doch. Ich meine, das 35 Jahre, sagst du, ne? Ja. 35 Jahre ist bei den meisten ja schon dann, es gibt auch Ausnahmen sicherlich, aber bei vielen ist ja natürlich dann schon ein Erschöpfungsprozess da oder eine Langeweile, wenn man es böse ausdrücken will. Ja, ist viel zu viel gesagt in diesem Falle, aber ich wollte nur so darauf reagieren, weil du unterstellt hast, dass wenn jemand das macht, und ich glaube, ein großer Teil derjenigen, die in diesen Singlebörsen rumsurfen, nicht? Es gibt ja verschiedene, nicht? Die kosten ja auch Geld, ne? Ja, ja. Also so ganz sicher war ich mir gerade auch nicht, ob der es wirklich macht. Also ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, vielleicht ist es auch nur ein Spiel mit dem Feuer, man weiß es nicht. Genau. Du bist der beste Beweis dafür, dass dieses Spiel mit dem Feuer stattfindet. Ja, und nachdem das eine Weile so gegangen ist und auch nachher, nachdem meine Frau weg war, aber ich mach das schon lange nicht mehr, dann wird es ja mit der Zeit langweilig, ne? Aber hättest du nicht, würdest du dich nicht nochmal reizen, nochmal so eine Affäre einzugehen mit einer Frau? Also ich habe mich jetzt an dieses Leben alleine gewöhnt und es kommt ja auch dazu, dass ich eine große Familie habe. Wir haben zusammen 5 Kinder, Enkelkinder und alles. Und das würde alles darunter leiden. Und das will ich nicht verlieren. Mhm. Ich habe einen guten Bezug zu all meinen Kindern und Enkelkindern. Ich bin auch schon Urgroßvater. Mhm. Aber also das würde ich für eine andere Frau, nur für den Spaß, würde ich nicht hergeben. Wie stark ist, du bist 72, sagte ich, wie stark ist dein sexuelles Interesse noch? Mein sexuelles Interesse ist nicht mehr so stark. Ah, also fällt die Triebfeder schon mal weg und das erspart einem dann auch viele Probleme. Ja, das erspart einem dann wahrscheinlich auch viele Probleme. Ja, also klar, kann ich verstehen. Du sagst, du hast viele Kinder und willst ein gutes Familienleben haben, das würde die ganze Arithmetik durcheinander bringen. Genau. Klaus, danke. Interessant, dass du angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Spaß weiter und Dankeschön. Bleib gesund und fröhlich auch in diesem neuen Jahr. Dankeschön, du auch. Tschüss. 0800 220 5050, unsere weiterhin natürlich auch dieses Jahr kostenfreie Telefonnummer für euch, oder ihr mailt uns domian@wdr.de. So, mit wem machen wir weiter? Mit Clement oder Clemens? Clemens, du bist 26. Genau, grüß dich Domian. Clemens, schön, dass du da bist. Erstmal ein schönes neues Jahr und danke. Dir auch. Respekt für eure Sendung. Dankeschön. Freue mich. So, um was geht's? Ich bin Alkoholiker und am Donnerstag geht meine Behandlung, also meine Therapie los. Oh. Jo, und ich habe eine wahnsinnige Angst. Bist du besoffen gerade? Für meine Verhältnisse nein. Ich habe jetzt gerade mein 9. Bier aufgemacht und du kannst nein, ganz ich bin nicht betrunken. Nee, aber du kannst für deine Verhältnisse genau ganz, ganz normal und klar sprechen und wir können uns gut unterhalten. Selbstverständlich, ja klar. Wie lange, du bist 26, ja? Wie lange trinkst du schon? Also trinken an sich seit 7 Jahren. Ja. Und exzessiv? Wollte ich gerade sagen, seit den letzten 4 Jahren intensiv. Und das hat mit der Trennung von meiner Ex-Freundin zu tun. Der letzten 4 Jahre? Ja, sehr intensiv gesoffen. Was heißt sehr intensiv? Eine Kiste Bier und eine Flasche Pfefferminzschnaps. Boah, wie am Tag? Ja. Für mich alleine. Ist das und krass. Da ist das noch nicht mal mit dazu gerechnet, was ich trinke, wenn ich jetzt noch zu Freunden gehe. Ein Kasten Bier und eine Flasche Pfefferminzschnaps. Ja. Da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich es nur ausspreche. Es tut mir auch wahnsinnig leid, aber. Was hast du denn in diesen 4 Jahren gemacht? Du konntest doch nicht arbeiten oder sowas. Ja, ich bin seit meiner Lehre arbeitslos. Was hast du denn gelernt? Koch. Mhm. Und wann war die Lehre zu Ende? Wie alt warst du da? 18. Das heißt, du hast noch nie in deinem Beruf gearbeitet? Nein, noch nie. Und das kann aber jetzt nicht an dem Alkohol liegen? Nee, damals habe ich auch vom Trinken relativ wenig gehalten. Mhm. Also ich habe das immer ziemlich erbärmlich empfunden bei Leuten, wo ich gesehen habe, die haben permanent eine Flasche in der Hand. Mhm. Habe ich das richtig als eklig empfunden eigentlich. Mhm. Und dann, naja gut, man trinkt hier, man geht auf Party und man trinkt da und bla bla. Und irgendwann hat sich das verselbstständigt. Naja gut, wenn du sagst, seit 4 Jahren, da warst du dann 22 vor 4 Jahren und da hat dich deine Freundin verlassen. So ist es. Genau. Und damit konntest du nicht umgehen? Nein, das habe ich nicht vertragen, bis heute nicht. Bis heute nicht? Nee, weil es auch ich will nicht sagen, ein besonderer Umstand ist, weil da gibt es bestimmt krassere Fälle, aber um es kurz zu sagen, ich bin an dem Tag zu meiner Freundin runtergelaufen, also die hat nicht allzu weit entfernt gewohnt von mir. Mhm. Und die hat gesagt, ich wandere aus, ich mache noch nach Neuseeland. So, zack. Mir nichts, hier nichts, hatte die. Ja. Mein gesamter Bekannten- und Freundeskreis wusste das und ich eben nicht. Wie lange warst du mit ihr zusammen gewesen? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und das heißt, mit sowas muss man sich ja schon länger beschäftigen, wenn man so einen großen Schritt machen will. Und die hat ja nichts davon gesagt. Nein, hat sie nicht. Nachdem sie es dir gesagt hat, wann ist sie dann, wie lange hat es dann noch gedauert, bis sie dann nach Neuseeland gegangen ist? 2 Tage. Nein. Ja. Das ist der Vertrauensbruch. So ist das. Weißt du, wie lange sie sich damit schon beschäftigt hatte vorher? Nein, das weiß ich auch nicht. Ich habe eine gewisse Zeit versucht, ihre beste Freundin drauf anzusprechen, aber sie wollte mit der Wahrheit nicht rausrücken. Hast du irgendwas nochmal von der Frau gehört? Nein, und da bin ich auch froh drüber. Ja, aber du bist heute immer noch nicht klar mit dem Ding. Nein, und ich glaube auch, dass das mich noch sehr, sehr lange Zeit verfolgen wird. Vielleicht bis an mein Sterbebett, ich weiß nicht. Nee, nur mal halblang. Ich will dir mal was sagen. Das finde ich auch eine krasse Geschichte. Und ich hätte auch, mich hätte es auch umgehauen, muss ich dir ehrlich sagen. Mich hätte es emotional umgehauen und ich finde, was die Frau gemacht hat, richtig mies. Das ist wirklich mies. Richtig auf jeden mies. Fall. So, ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, damit darf man sich aber nicht sein ganzes Leben und nicht so viele Jahre beschäftigen. Das ist auch ein schwaches Bild von dir, dass du dich da so ranklammerst. Und es dann noch versuchst, mit Alkohol zu übertünchen. Na, Alkohol war ja auch nicht alles. Was denn noch? Na, Drogen halt, ne? Was denn für Drogen? Ja, also ich weiß nicht, ob ich das im Fernsehen so sagen kann. Ja, sag, komm, egal. also harte Sachen. Ja, auch mit, aber es war vorrangig, also vor der Trennung schon immer so gewesen. Ich habe wahnsinnig gerne gekifft. Mhm. Ich mag diesen Zustand einfach. Mhm. Und nach dieser Trennung halt habe ich mir halt anderes Zeug reingepfiffen, also Medikamente, Ecstasy und Crystal und Kokain, bla bla, den ganzen Scheiß. Weißt du, Clemens, als erste Reaktion auf so einen Tritt in den Magen, und die hatte ja nicht nur einen Tritt in den Magen versetzt, sondern einen Tritt ins Herz. Als erste Reaktion kann man ja alles Mögliche verstehen. Aber irgendwann muss man sich verdammt nochmal dann auch wieder aufrappeln. Und das weiß ich doch, ja. Weißt du, man kann es sich auch bequem machen in einem Schmerz. Und das, den anderen habe ich bei, den habe ja, ich bei dir. Wenn du mir so, ich will doch von so einem jungen Karl wie dir nicht hören, ich nehme das noch mit bis an mein Sterbebett. Bist du bescheuert? Du hast vielleicht. Hör mal, du hast jetzt schon 4 Jahre deines tollen Lebens verplempert. Vollkommen verplempert. Ja, mit den Drogen habe ich dann auch, muss ich dazu sagen, auch aufgehört, weil ich hatte dann ungefähr ein Vierteljahr nachdem das passiert ist, nachdem sie mich verlassen hat, habe ich einen Absturz gehabt, wo ich halt wieder mal einen Cocktail von 7 verschiedenen Substanzen zu mir genommen habe. Wahnsinn, du hast mit deinem Leben gespielt. Ja. Und da habe ich einen Absturz gehabt und habe mich von allen ferngehalten, außer vom Alkohol. Und dann habe ich halt, wie gesagt, exzessiv gesoffen und wie gesagt, Kiste Bier und Flasche Schnaps. Mit dem Schnaps habe ich aufgehört, weil eine gute Freundin von mir mal gesagt hat, die hat mich da mal auf der Straße getroffen und die hat mir gesagt, so Clemens, es ist Mittwochnachmittag 3:30 und die Flasche Schnaps in deiner Hand ist schon zur Hälfte leer. Und an dem Punkt habe ich dann den Schnaps sein gelassen, verstehst du? Clemens, Saufen ist immer ein Zeichen von Schwäche. Ich weiß, immer. Ich weiß. Du machst es ja, du bist ja auf einem guten Weg. Du gehst Donnerstag in die Klinik, sagst du. Ja, am Donnerstag geht's los. So, das ist ja schon mal ein absolut guter Schritt. Vielleicht hast du auch jetzt das Tal der Tränen gebraucht und die vielen Jahre gebraucht, um wach zu werden, dass du in dieser Klinik die wahnsinnige Chance hast, in ein neues Leben rüberzuspringen und was aus deinem Leben zu machen. Jetzt machst du nichts aus deinem Leben. Du lässt alles verkommen. Du lässt es so treiben. Ja, das sieht man auch an meiner Wohnung. Glaube ich. Von was lebst du überhaupt? Bitte? Von was lebst du überhaupt? Von Hartz IV, ich bin arbeitslos. Ja, ja, ich weiß, du bist arbeitslos, ja klar. Das heißt, du letztendlich versäust du alles und die Wohnung verkommt. Na, ich versaufe nicht alles. Ich meine, ich brauche am Ende auch mal was zu fressen, auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Und ich habe ja auch eine wahnsinnige Leidenschaft, das ist die Musik. Ja. Und Platten kaufen, CDs kaufen und bla bla. Also ich bin auch keiner, der jetzt Musik aus dem Internet zieht, bla bla. Nein, ist auch egal. Weißt du, was für mich wirklich ein Anliegen ist? Dass dieser Satz nie wieder über deine Lippen kommt, den du gerade gesagt hast, dass ich nämlich dass du diesen Liebesschmerz bis an dein Lebensende noch mit dir rumträgst. Ich habe, ich habe das auch in gewisser Weise auch, also dieses Denken abgestellt, weil ich auch seit ungefähr einem Jahr bin ich in psychologischer Behandlung mit einer sehr guten Psychologin bei mir in meiner Heimatstadt. Und aber das hat irgendwie am Trinken hat das nichts geändert. Es ist irgendwie es ist immer so geblieben. Wahrscheinlich ist das mit der Klinik genau der richtige Punkt. Ja, auf jeden Fall. Und ich sag rein dir, schon gesundheitlich. Rein schon gesundheitlich. Und ich sag dir, die allerbeste Therapie gegen einen schlimmsten Liebesschmerz ist, sich neu zu verlieben. Bin ich auch. Willst du auch? Bin ich. Bist du? Du bist sogar neu verliebt? Ja, ich habe es nach 4 Jahren endlich geschafft, es wieder zuzulassen, dass ich mich wieder verlieben kann. Wie lange dauert das jetzt schon? Ein halbes Jahr. Ja, und wie läuft das? Ja, es ist so, dass es ist eine ziemlich gute Freundin von mir aus Dresden. Und ich weiß allerdings nicht, ob diese Liebe in dieser Form erwidert wird. Es ist auch so, dass wir telefonieren fast jeden Tag so 4-5 Stunden lang am Stück. Und ich verliebe mich quasi jeden Tag mehr. Das klingt gut. Das klingt gut. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, vielleicht bist du für diese Frau auch viel attraktiver, wenn du, mit Sicherheit wirst du für die Frau attraktiver werden, wenn du das geschafft hast, von dem Alkohol loszukommen. Das wird ihr Respekt einflößen, wenn die mitkriegt, du hast es geschafft. Im Moment bist du für die ein Alki, ein bemitleidenswerter Mensch. Ja, mitleidenswert. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas geht. Sie wird keinen großen Respekt vor dir haben. Das hat sie mir heute auch wieder gezeigt. Und wie? Wir haben heute telefoniert, heute Mittag. Ja. Und ich habe ihr heute offeriert, pass auf, Carmen, ich mache den großen, schmerzhaften Schritt, ich mache den Entzug. Und dann war kurz ein Moment Ruhe am Telefon und dann habe ich gemerkt, dass er halt angefangen hat zu weinen. Und das ist schon irgendwo ein Zeichen, weil wir uns, wie gesagt, auch... Wie deutest du dieses Weinen? Ja, Freude. Freude? Also sie ist froh. Super, sie ist froh, dass ich super. Das mache. Mensch, nimm das doch als Ansporn. Nimm es als Ansporn. Weißt du, mit diesen verletzten Herzen, das kann jeder verstehen und jeder sagt aber auch, mein Gott, ein jeder von uns hat mehr oder weniger schon mal sowas Krasses erlebt in Sachen Liebe. Ich weiß, ich bin da auch kein Einzelfall, auf jeden Fall. Ja, das muss man sich immer wieder vor Augen führen und das ist es nicht wert, dass man sich so lange damit beschäftigt. Was sind denn deine, nehmen wir mal an, wir spielen das mal durch, wie lange bist du in der Klinik, wie lange wirst du weg sein? Also rein von der vom körperlichen Entzug sind das erstmal 3 Wochen und dann 12 Wochen in einer anderen Klinik bei Dresden halt dieses psychologische. Verstehe. Dass ich dann halt verstehe, ich brauche den Alkohol eigentlich nicht. Genau. So. Was sind dann so deine weiteren Pläne? Was möchtest du machen? Wenn du ich möchte eine Arbeit haben. In deinem Beruf? Ich kann mir auch was anderes vorstellen. Also ich kann mir zum Beispiel als Alternative vorstellen, was Soziales zu machen. Zum Beispiel in einem Behindertenheim. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Also weil ich bin ein sehr sozialer Mensch und also ja, also wenn ich schon die Zeitung aufschlage oder Nachrichten im Fernsehen sehe, zum Beispiel, da ist wieder jemand gestorben und dort gab es einen Anschlag und dort ist eine Bombe explodiert. Bitte, vielleicht ist sogar mit deinem Hintergrund, was du dann durchgemacht hast, bist du vielleicht wirklich in einem sozialen Beruf auch sehr gut aufgehoben, weil du dann sehr einfühlsam sein kannst und vor allen Dingen, wenn es dir Spaß macht, ist das ja eine tolle Motivation. Also, ich bin so gerne mit Menschen unterwegs, Alter. Ja, also wäre so eine Umschulung oder noch eine neue Lehre machen, irgendwas wäre in der Planung dann. Setze dir Ziele, setze dir immer wieder auch kleine Ziele, die du erreichen willst. Ja, ich will ja auch. So, das ist es. Ich will. Und das ist genau, das musst du ganz groß über dein Leben jetzt schreiben. Ich habe wirklich keine Lust, mein Leben so weiterhin wegzuwerfen, dass ich mit 30 in die Kiste steige. Sehr gut. Das ist ein Wort. Wollen wir uns so verabschieden? Wir verabschieden uns folgendermaßen. Ich wünsche dir natürlich jetzt erstmal viel Glück, dass das alles klappt. Danke dir. Und ich würde sehr gerne so im Sommer, im Juni oder so, nochmal mit dir sprechen. Meldest du dich nochmal bei uns? Wenn ich durchkomme, ich habe es schon so oft versucht. Ja, dann versuch es per Mail, dann ist es einfacher. Okay. Alles Gute und toi, toi, toi, Clemens. Ich danke dir, Domian. Tschüss. Mach's gut. Dankeschön. In der Technik, Uwe Petersen. Bis morgen. Freie Themennacht wieder. Bis dahin. Tschüss.